Aber manchmal bin ich erstaunt darüber, wie wenig Interesse der Nachwuchs für die Theatertradition hat. Sie interessieren sich nicht dafür, wer Fehling war oder Kortner. Selbst Jutta Lampe ist für viele Schauspielschüler eine Erscheinung aus der Vorzeit wie die Duse. Das ist beim Filmnachwuchs anders. Das Theater ist eben eine vergängliche Kunst. Welche Methode haben Sie, um sich Rollen anzueignen? Ich versuche auf der Probe möglichst dem ersten Impuls nachzugeben. Es dauert lange, bis man dahin kommt. Als Anfänger korrigiert und zensiert man sich ständig selbst. Man denkt, das kommt nicht an, das kann ich jetzt nicht machen. Im Grunde besteht ein großer Teil des Erwachsenwerdens als Schauspieler darin, sich selbst nicht mehr zu zensieren. Ich beginne damit, dass ich beim Lernen mit dem Text umgehe. Das ist viel Arbeit, Mechanik, auch langweilig. Der Probenvorgang später ist sehr intuitiv und impulsiv. Er hat nichts mit Intellekt zu tun. Ich gebe mich assoziativ einer Rolle hin und hoffe, dass das Publikum das auch kann. Das unterscheidet Sie von vielen Schauspielern, die in ihrem Spiel eine Rollenauffassung fertig vor uns hinstellen. Bei denen entwickelt sich die Figur nicht mehr. Sie ist abgeurteilt, erledigt. Ja. Und zwar ist sie nicht nur vom Zuschauer abgeurteilt, sondern leider auch oft vom Schauspieler selbst. Und das begreife ich nicht. Wenn ein Schauspieler mir mit seinem Spiel sagen will, ich finde meine Figur doof. Viele Spieler vermitteln ihrem Publikum, der Typ, den ich hier spiele, ist spießig und kleinbürgerlich, ich will nichts mit ihm zu tun haben, denn ich persönlich bin viel schlauer, offener, toleranter. So ein Spielen finde ich schrecklich. Wie ist Ihre Einstellung zum Publikum? Ich spüre, ob das Publikum mein Spiel mitmacht. Man hat extreme Antennen für das, was einem von unten an Energie entgegenkommt. Es ist eine wechselseitige Elektrizität. Das geht nur, wenn man sich einer Situation überlässt und von unten Energie zurückbekommt. Es ist ein Wechselspiel von höchster Kontrolle und Kontrollverlust zugleich. Wie stark ist Ihr Drang zur Selbstbeobachtung? Ich sehe mich nicht beim Spielen. Und wenn ich mich selbst sehe, im Film, ist das immer ein komisches Gefühl. Der Höhepunkt des Glücks ist, wenn man sich dem Spielen ganz überlassen kann. Wie würden Sie abschließend die Schauspielerei, die Sie betreiben, beschreiben? Was ich mache, ist ein Handwerk. Trotzdem versuche ich, das Handwerkliche immer mehr wegzulassen. Ich will zu einer Art von Intensität kommen, die aus der Situation entsteht. Man muss versiert sein in den handwerklichen Aspekten, um sie vergessen zu können. Eigentlich geht's immer ums Weglassen.